02056. Einsamer Wolf, melden Sie sich. Einsamer Wolf, 22056. Hey, du! Wer ich? Meinst du mich? Genau. Hör zu, komm her. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, ne? Ach, weck mich doch bitte, wenn das Programm anfängt. Ich habe mir gedacht, der eine oder andere möchte vielleicht mal etwas Näheres erfahren über unseren Schlagzeuger, den wir der Einfachheit halber das Tier nennen. Tier bin ich, ja. Er heißt auch laut Pass Tier. Also Tier, erzähl doch mal dem Publikum, wie lange spielst du nun schon Schlagzeug? Eins, zwei, drei, vier und eins ist fünf. Fünf Jahre, ja? Also, ich glaube, das Schlagzeug bedeutet dir sehr viel, ja? Hab ich recht, ja? Ja, ja. Und ihr? Ihr seid doch nur hier, um eine heiße Story zu kriegen, nicht wahr? Fotos von mir, die ihr an eure Spielblätter verschabeln könnt. Frank. Ihr glaubt, ich bin ein ziemlicher Held, der Mann der Stunde. Aber weiß dann einer von euch, was ein Mann hier drinnen ertragen kann? Ich weiß noch, wie du sagtest, nie werde ich 27. Wie die Lieder sangen, die vom Leben lieben handeln. Tequila tranken, machten Jägermeister platt. In den Mond schrien verdammt, wir sind die geilste Gang der Stadt. Kein öder Dayjob, Trott rafft uns hin. Wir sind wie Kurt Cobain, Bon Scott, Pac und Jim. Selbst in Unterzahl ergeben uns nie. Lieber gestanden am Sterben als reich leben auf Knie. Täglich am Beat, jeder von uns Lieblingsmensch. Du warst unser Bruce für deine kleine E-Street-Band. Hatte nie viel Geld, aber jeden Tag Megabrand, Rewe-Markt, Rotwein im Tetra-Pack für den Weg gezockt. Heute noch denk ich dran, als ob's gestern war. Bist schon immer weg, wenn's auf Partys am besten war. Red mir einfach ein, dass es deine letzte war. Hoff, du bist angekommen. Und deine Mom hält dein Zimmer, wie du's gelassen hast. An dem Moment, wo dich Willen und Mut verlassen hat. Die Lautsprecher tönen es laut. Dein Lieblingslied, aber hörst du das auch? Sag, hörst du das auch? Jedes Mal, wenn der Wind pfeift und durch Äste weht, wissen wir, du was da wolltest, nur nach dem Rechten sehen. Dann warst du kurz zu Besuch, leider nur zu Besuch. Hoff, es geht dir gut, da wo du bist. Dass wir uns nicht mehr sehen. Wir wollten zueinander halten, was auch passiert. Doch nur dieses eine Mal, da hab ich sie ignoriert. Es war nur meine Eitelkeit, es hat mir nichts bedeutet. Ich lag zu deinen Füßen, Tabus, ich bereute. Es nützen meine Worte, du bist einfach nicht mehr da. Und seitdem ist mir nur allzu klar, wie schön es mit dir war. Sag mir, wo du steckst. In welchem Film, in welchem Bett? Wo bist du jetzt? Wie lange bleibst du weg? Wo bist du jetzt? Sag mir, wie es dir geht, wie es um uns steht. Wo bist du jetzt? Hey, es tut mir leid. Ich ging zu weit, war viel zu breit. Und jetzt hast du keine Zeit. Wo bist du jetzt? Sag mir, wo du steckst. Wo bist du jetzt? Wie lange bleibst du weg? Zwischen uns ist ein Licht. Ansicht. Ich teile deinen Schmerz. Ich teile deinen Schmerz. Ich geb dir die Hälfte von meinem Herz. Von meinem Herz. Meiner nicht wieder aufladbaren Batterie. Mit doch unerschöpflicher Energie. Männer wie Frauen sind alarmiert. Weiterhin werden Ehen arrangiert. Variiert von Fall zu Fall. Von Laut zu Laut. Von Schall zu Schall. Wohin befindet sich das All? Das All ist alles allzumal. Mal zu allem, mal zu Fuß. Die Hand erheb ich Gott zum Gruß. Kurz und gut. Alles, was du brauchst, ist Mut. Alles, was du brauchst, ist Mut. Was du brauchst, ist Mut. Mut zur Veränderung. Wir ändern uns, ändern dich. Hab jetzt keine Angst mehr um mich. Mut zur Veränderung. Wir ändern uns, ändern dich. Hab jetzt keine Angst mehr um mich. Mut zur Veränderung. Wir ändern uns und ändern dich. Hab jetzt keine Angst mehr um mich. Ich liebe dich. Ich liebe mich, ich liebe dich. Lauf durch die Straßen, fühl mich irgendwie gehetzt. Etwas lauert da draußen wie eine Spinne im Netz. Aus jeder Ecke werd ich von Augenpaaren gecheckt. Und mein Gehirn verstellt den Zeiger meines Körpers auf Sex. Auf einmal stehst du da, schaust dir deine Beute an. Deine Blicke sagen mir, ich will dich mit Haut und Haaren. Du hast diesen Hunger, du willst mich verschleppen. In deine Höhle, um mich häppchenweise aufzufressen. Ich bin wie betäubt und trotzdem wach. Will fliehen, doch du machst mich so schwach. Es gibt kein Entkommen, ich hab keine Chance. Bin ins Netz gegangen. Mich jagen deine Blicke durch die Nacht. Der Hunger in deinen Augen bringt mich fast um den Verstand. Gib, gib dir Hungry Eyes. Gib, gib dir Hungry Eyes. Gib, gib dir Hungry Eyes. Mich jagen deine Blicke durch die Nacht. Der Hunger in deinen Augen bringt mich fast um. Ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Und wir verschwenden unsere Jugend und lieben es. Denn wir verlieren und gewinnen, indem wir wieder beginnen. Denn wenn wir etwas wirklich wollen, dann kriegen wir es. Wir gehen durch Täler der Tränen, heben die Hände zum Himmel. Wir haben Hoffnung, doch erheben nicht oft genug unsere Stimme. Sehen Licht am Ende des Tunnels und fahren verschiedene Filme. Sagen nicht allen die Wahrheit, sind zwar nicht immer im Bilde, doch alle Teile des Seins, das uns am Leben hält, verbunden, nicht allein auf der Welt, nicht von Geburt an getrennt. Wir gehen vorbei und bleiben, weil sich jeder wiedererkennt in den Geschichten, die wir schreiben, hier in diesem Moment. It's one second, yeah, seven seconds away. Danke für diesen Moment, für dieses Riesengeschenk. It's not a second, yeah, seven seconds away. Just as long as I stay. Danke für diesen Moment, ihn mit so vielen zu teilen, ist echt ein Riesengeschenk. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 2 von Millionen, wir sind nicht allein. Wir sind geboren, um frei zu sein, aber das geht nicht, sagen sie. Und dann schließen sie meinen Käfig, denn dieser Vogel darf nicht fliegen, weil er kein Adler ist, auch machen, was er will und denken, was er will, darf er nicht. Was soll das? Lass mich machen, denk nicht, dass ich dumm bin, ich bin schlau genug, um zu wissen, was ihr sagt, ist Unsinn. Und genau das macht euch Angst, ich weiß es, legt mich lieber an die Leine. Ich und meine Jungs machen sonst Dummheiten aus Langeweile. Mein Kopf geht immer mehr kaputt, aber ich nehm's nicht hin. Wir folgen alle einem großen Arsch, so wie das Leben stinkt. Langsam geht die Luft aus, denn wir leben im Zopfhaus. Und egal was es kostet, ich muss raus. Wir sind geboren, um frei zu sein. Und so geh ich von Tür zu Tür,

dann ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und ich bin dabei. Ich komm rum, hab viel gesehen, ich hab nur New York gesehen. Doch überall bin ich ein bisschen traurig. Oder in Rio am Abendwind, in jedem Arm ein schönes Kind. Trotzdem bin ich irgendwie so traurig. Ich häng wie Pizza am Strand und denk ich schleppe meine Hand. Und trotzdem bin ich irgendwie so traurig. Hey. Ich weiß nicht, warum ich nicht so richtig happy bin. Doch nach einer Weile kommst du mir wieder in den Sinn. Red mal mal, ich komm an, du geile Meile. Check den Flow, holen am Block, Hände hoch. Schöneberg, Tempelhof, jeder weiß, man jetzt geht's los. Ich bin zurück, deutsche Welle, Resu Beat, ist mein Label. Und ich komm, fick dein Leben, ihr seid alle dick am Heden. Doch ihr habt nix zu melden, könnt im Takt bisschen raven. Das ist Fuck, ihr wollt shaken, doch die Hand kommt nur selten. Ich bin deutsch, bin drauf stolz, Leute sagen, Flair ist Proll. Leute sagen, ich bin Nazi, mir egal, sag was ihr wollt. Hauptsache der Rubel rollt, ich im Benz und du im Golf. Adler auf der Motorhaube, Ledersitze schwarz und gold. Ich bin ein böser Junge, deine Gang ist viel zu gay. Drückst auf Stopp, ist okay, denn jeder drückt beim Gangsterplay. Blaue Augen, weiße Haut, tätowiert, breit gebaut. Jeder hat's kapiert, ein deutscher Bad Boy. Einzelkind, motiviert, nie erreicht, auskopiert. Jeder hat's kapiert, ein deutscher Bad Boy. Ein deutscher Bad Boy, ein deutscher Bad Boy. Ein deutscher Bad Boy, ein deutscher Bad Boy. Ein deutscher Bad Boy, ein deutscher Bad Boy. Ein deutscher Bad Boy, deutsch. Willst du noch bei mir sein, nicht nur so tun als ob? Willst du die eine sein, kein One-Hit-Wonder-Flop? Wir haben genug gesagt in tausend Diskussionen. Dir weiter zuzuhören würde sich nicht lohnen. Vielleicht ist es zu spät, die Uhr zurückzudrehen. Sich alles zu vergeben, wieder neu zu sehen. Hab alles aufgeräumt, jetzt liegt es an dir. Was muss ich noch tun, um dich nicht zu verlieren? Ein Tag, dass ich geh zum Linienbus, weil ich die Eins auf der Linie nehmen muss. 2000 Stunden lang im Bus und Publikumsverkehr erniedrigt und beim Schwarzfahren erwischt. Und das ist ja ordnungswidrig, 60 Kröten sind Flöten, wieder in finanziellen Nöten. Wenn der Tag so weitergeht, bin ich bald bereit zu töten. Endlich am Ziel meiner Wahl angekommen, klopfe ich an die Tür, ich hatte ja angenommen, dass wie verabredet jemand da ist. Doch es macht kein Schwein auf und ich frag mich, ob es war's. Scheiße, scheiße, scheiße, mir wird schlecht, wie der Scherz, alles rückwärts. Wieder in Bus, wieder durch den Ring. Wenn ich zu Hause bin, werde ich mich hinlegen. Ich komm auch an und denke, Mittagsschläfchen wäre jetzt nett. Doch Silberfische in meinem Bett. Silberfische. Routine. Welt, denn er ist jung und braucht das Geld. Er lebe hoch, es ist GKO. Er ist der Beste, den es gibt, hat deshalb Stress mit den MCs. Er lebe hoch, es ist GKO. Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt. Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Mit uns zu starten und anzugehen. Jungs, und jetzt geht's ab. Es beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch daheim. Meine Hände sind zu kalt, denn die Zeit, die ging ins Land, meine Seele ist zu rein. Die Rose kennt den Duft, meine Stimme braucht die Luft, denn der Wind ist so heiß wie nie. Sei es Rock, Punk, Heavy, Metal, Politics, so Classical, Guitar, Musik, Theorie. Das waren Zeiten, wenn Hard Rock was Hard Rock, Musik was as tough as a nail. Und unsere Jungs, die waren nicht lazy, that their daddy made it crazy, but no one left to tell the jail. Der Bube fragt den König, hey baby, do you wanna dance? Sie machen History, denn sie sind scharf wie nie, the first re-elected rock'n'roll band. Deine Eltern schauten mich böse an. Sie sagten, Laura, wieso hast du jetzt einen schwarzen Mann? Der hat bestimmt schon 20 Kinder und ein Drogenproblem. Wir wollen dich nicht in der Zukunft in den Wohnblock sehen. Sie fragen mich nach meinem Ruf, sage ich, mach Sprechgesang. Sie fragen nach dem Schulabschluss, ich sage, ich bin Rappermann. Die Mutter zuckt mit dem Kopf, weil sie es nicht besser kann. Sie fragt mich kurz darauf nach meiner Zukunft und dem Kontostand. Tut mir leid, dass ich kein Cappuccino oder Wein trinke. Tut mir leid, dass meine Hosen leider etwas zu weit sind. Tut mir leid, dass ich nicht auf feinem Essen gehen stehe. 10 Gänge Menü, aber nichts auf dem Teller sehe. Meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Was geht? Was geht? Ich sag dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Ganz konkret, was geht, Vogelsang. Und ich ging allein am Fluss entlang. Da sah ich dich dort am Ufer stehen. Und du gingst mit mir, es war so schön. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich, Michaela. Und mit dir ganz allein will ich nur glücklich sein, Michaela. Jeder Tag ist so schön, weil wir zwei uns verstehen, Michaela. Am Strand, braun gebrannt von der Hitze, laufe ich zu ihr, weil ich nicht so gerne schwitze. Bumm, schlabberlabber, weil alle zu ihr gehen und in der Sommersonne sich die Füße platt stehen. Zwei große Kugeln mit Sahne zum Lecken, zwei Hände, die das Ganze mit der Kelle in die Tüte stecken. Und dann der Guss aus Milch und Schokolade, die ganze Promenade bildet eine Leckparade nur für sie. Und ich stehe hinten in der Schlange, die Sonne brennt heiß und ich sehne mich nach einer Tüte. Mit Sahne. Garniert mit einer braun gebrannten Mockerbohne. Ich sitze und denke an uns. Die Zeiten, die wir hatten, die im Licht und die im Schatten. Ich hab so viele Lieder über vieles geschrieben. Wollt ihr doch immer eins schreiben und ließ es doch bleiben. Hab mich gefragt, woran das lag. Für die Einsamkeit, für die großen Momente, in denen uns nichts im Leben trennte. Ich hab ein Lied für die Trauer, doch die weck ich jetzt nicht. Also schreib ich's in Freundschaft für dich, für dich. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. Ich dreh mich nicht um, weiß wie es ist. Ich schließe die Augen und weiß wo du bist. Ich muss nichts beweisen, muss nichts gestehen. Ich kann es fühlen, muss es nicht sehen. Ich will es nur sein. Nicht erklären und halt es unversehrt, es fällt nicht schwer, denn alles an dir macht mich so leicht, weil du mich überall erreichst, weil du mich siehst und mir vergibst und so unbeschreiblich liebst, denn alles an dir macht mich so thank you. ganze Dreck, auf dem ich sitze, ist für dein Auge unsichtbar. Bin wie ein Eisberg, hart und unverletzbar. Ich treib alleine auf dem Meer, nehm jede Welle ohne Mühe, aber mein kaltes Herz schlägt schwer. Und tief unterm Eis fühl ich mich so wie du. Ich steuer irgendwo da draußen auf die Lichter zu. Ich will glänzen, ich will scheinen, und ich tu, als tät nichts weh. Würd dir gerne alles zeigen, wenn ein Eisberg auf der See. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Augen. Manchmal, aber nur manchmal, ein bisschen Hauer gern. Wär's mein liebes Kind, du lernst das Tastenspiel geschwind, ein Päckchen Noten schwind. Klavier und schickte mich dann da so hin zu der Klavierlehrerin. Bah. Sie war so groß, war so barock, ganz breit der Arsch, ganz kurz der Rock. Sie war so groß, war so barock, ganz breit der Arsch, ganz kurz der Rock. Dann nahm sie meine Finger und führt sie hier und da so hin. Dann nahm sie seine Finger und führt sie hier und da so hin. Meine Klavierlehrerin, meine Klavierlehrerin. Unter deinen Flügeln für dich schlaf. sicher sein. Drum bring ich mich in Sicherheit, Sicherheit, in Sicherheit. Yeah.

sind, dachten, wo wir mit 30 sind. Kein Ärgern und Mist, denn als merkten wir's nicht. Alltag ist reizsam, du steigst ab, je stärker du triffst. Immer nur lang leben, von Mahnung zu Mahnung und Rat in der Zahlung für einmal im Jahr. 14 Tage Malle, ich bin raus, kann schon nach dem Ende nen Anfang sehen. Ganz egal wie lang der Fall, solange die Landung steht. Vielleicht Saint-Tropez, vielleicht weit hinter den Bergen, vielleicht nur Bielefeld, doch dort, wo noch Grinsen was wert ist. Endlich laufen lernen, endlich angefangen aufzuhören. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon. Auf und davon, auf und davon. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon. Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen, bei dem die Ladies alles schüllen, den Typen so vermitteln. Wenn sie stehen, sich nicht bewegen, sind sie derbe schief gewegelt. Mit ner Windel um den Kopf stehen die Typen dann im Club, gucken spastisch aus der Wäsche, wie gekaut und ausgespuckt. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mala? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Sicher, Digga. Schon schlapp. Na guck mal, was ich hab. Ich hab nen tollen Rap. Von Westen nach Osten, von Ost nach West. Ich rappe zu Musik und dann geb ich euch den Rest. Ich bin der Trommelfellputzer, der Schallplattenputzer, der Rhythmusverwutzer und der Mikrofonbenutzer. Sag SMU, das D, das O. Ich rocke das Haus in Stereo. Nur so ein Effekt ist, ich will, dass es alles hier. ist Retro. Undercut und Jutebeutel. Ich trinke Club Mate oder gibt's den Kaffee Latte auch mit Sojamilch?